Die Wahlverwandtschaften. Nach dem gleichnamigen Roman von Johann Wolfgang Goethe. Es war die schönste Stunde eines Aprilnachmittags. Eduard, ein reicher Baron, hatte in seiner Baumschule frische Pfropfreiser auf junge Stämme gebracht. Er hatte seine Arbeit soeben vollendet und betrachtete sie mit Vergnügen, als der Gärtner hinzutrat. Vortrefflich, Euer Gnaden. Wie du siehst, mache ich dir Konkurrenz, Friedrich. Euer Gnaden sind sehr geschickt. Soll ich jetzt die Gerätschaften zusammenlegen? Man wartet schon. Meine Frau? Drüben, in den neuen Anlagen, Euer Gnaden. Schon wieder mit der Mooshütte beschäftigt. Die gnädige Frau ist heute fertig geworden mit den Baulichkeiten. Also gut, pack das Zeug hier zusammen. Ich werde mir Ihre neue Schöpfung einmal ansehen. Der Baron stieg die Terrassen hinunter, musterte im Vorbeigehen Gewächshäuser und Treibbeete, bis er über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad durch anmutiges Gebüsch sachte hinaufwand. Sodann betrat er den eigentlichen Stieg und sah sich bald durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr, bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet. Dort erwartete ihn Charlotte. Komm herein, setz dich. Nein, dort ans Fenster. Trinkst du ein Glas Wein mit mir? Oh, sehr gern. Danke. Auf deine Hütte, Charlotte. Unsere Hütte. Nun, wie gefällt sie dir? Ganz hübsch. Ist sie nicht ein wenig eng? Für uns beide ist genug Platz darin. Und für einen dritten auch? Vielleicht noch für ein viertes? Wer weiß? Du hast dir viel vorgenommen. Charlotte. Ich würde dir lieber noch etwas Wein nachgießen. Charlotte, da wir so heiter zusammen sind. Habe ich dir's doch angemerkt. Was? Dass du noch etwas verborgen hältst. Wir können doch ein andermal darüber sprechen. Nun sag schon, was es ist. Sonst zerspringe ich noch vor Neugier. Es geht um unseren Freund, den Hauptmann. Ach so. Du kennst die traurige Lage, in der er sich befindet. Ich dachte, ihm wären von verschiedenen Seiten Anerbietungen geschehen. Als Verwalter von Liegenschaften, als Erzieher? Ja, aber keines von diesen Verhältnissen wäre ihm gemäß, schreibt er. Er soll nicht wirken, er soll sich aufopfern. Und was schlägst du vor? Am liebsten möchte ich ihn für einige Zeit zu uns nehmen. Er und ich, wir sind uns so viel schuldig, dass man kaum noch weiß, wie sich soll und haben zueinander verhalten. Du denkst nur an den Freund, Eduard. Aber nicht an uns. Oh doch. Von dem Aufwand will ich nicht reden. Auf dem rechten Flügel des Schlosses könnte er wohnen und alles andere findet sich. Aber wie viel es wäre zu besorgen, zu leisten. Ich spüre nur zu sehr, wie uns bei der Verwaltung des Gutes ein Mann seiner Art abgeht. Du sprichst nur von ihm. Ist das nicht verständlich? Ein Freund im Unglück. Bedenke doch, wie lange hat es gedauert, ehe wir dieses Glück hier fanden? Als junge Leute getrennt. Du von deinem Vater mit einer älteren, reichen Frau verheiratet, ich mit einem einflussreichen Manne verbunden, den ich achten, aber nicht lieben konnte. Erst der Tod löste die Bande und führte uns wieder zusammen. Hierher auf das Land, fern vom Hof, haben wir uns zurückgezogen, um endlich für uns leben zu können. Meine Tochter Luciana und meine Nichte Ottilie habe ich in Pension gegeben. Nichts Störendes sollte zwischen uns sein und jetzt... Nein, nein. Dieses Vorhaben widerspricht ganz meinem Gefühl. Was soll ich nun dem Hauptmann schreiben? Schreib ihm einen ruhigen, vernünftigen Brief. Das heißt so viel wie keinen. In manchen Fällen ist es besser, lieber nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben. So kommt man am Ende zu gar keiner Entscheidung. Du bist noch beschäftigt? Ja, ich schreibe. An Ottilie. Du machst dir Sorgen. Im Grunde geht es mir mit ihr wie dir mit dem Hauptmann. Ottilie ist anders als Luciane, stiller, ganz in sich gekehrt. Und Luciane lässt sie manches fühlen, auch dass Ottilie ganz von uns abhängt. Doch was hilft's? Man kann nicht ständig an seinen Lebensverhältnissen zupfen und zerren. Bist du glücklich? Ja, sehr. Was also fürchtest du? Ich weiß es nicht. Wir sind wunderliche Menschen. Nur um uns keiner Gefahr auszusetzen, lassen wir zwei Menschen, die uns nahestehen, leiden. Du nutzt meine Schwäche aus. Und wenn es so wäre? Nimm du Ottilien und überlass mir den Hauptmann. Und zu seinem Gottes Namen ein Versuch gemacht. Wie gefällt dir das Rot auf meinen Lippen? Wie? Vielleicht eine Spur zu hell. Ja? Übrigens, glaubst du wirklich, dass es richtig wäre, den Hauptmann mit Ottilien? Ich meine, in den Jahren, wo der Mann erst eigentlich zur Liebe fähig ist, zusammenzubringen? Charlotte, du willigst ein. Das habe ich nicht gesagt. Sie ist wirklich hübsch. Nun, hübsch, ja. Aber ich wüsste nicht, dass es den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte. Was gibt's? Verzeihen Sie, Euer Gnaden, aber der Herr Mikl ist eben in den Schlosshof gesprengt. Was soll geschehen? Der drollige Mann. Kommt er nicht wieder einmal zur rechten Zeit? Wenn du meinst. Geschwind, Hermann. Setz ihm ein Frühstück vor und versorgt sein Pferd. Sag ihm, wir kommen. Sehr wohl, Euer Gnaden. Ist dir es ernst, Charlotte? Ja. Dass wir in Verwirrung sind. Gut, denn vertrauen wir uns Mittlern an. Mittler. Ein seltsamer Mann, war früher Geistlicher gewesen und hatte sich in seinem Amt ausgezeichnet, dass er alle Streitigkeiten in der Gemeinde zu schlichten wusste. Solange er im Dienst war, hatte sich kein Ehepaar scheiden lassen. Sein Wirkungskreis dehnte sich wunderbar aus. Man wollte ihn nach der Residenz ziehen. Als er einen ansehnlichen Lotteriegewinn tat, sich ein mäßiges Gut kaufte und dieses nun zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, manche behaupteten, der Name Mittler habe ihn genötigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreifen. Ist denn hier ein Streit? Ist denn hier Hilfe nötig? Glaubt ihr, dass ich in der Welt bin, um Rat zu geben? Ehrlich gesagt, lieber Mittler, das war bisher meine Ansicht eures Tuns. Das ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was er nicht lassen kann. Ich glaube, der Herr Mittler will uns gar nicht helfen. Wozu auch, liebe Charlotte? Wer ein Übel los sein will, der weiß wie immer, was er will. Wer was Besseres will, als er hat, der ist ganz starrblind. Ja, ja, tut, was ihr wollt. Es ist ganz einerlei. Und wenn's auf eine oder andere Weise übel abläuft, zerbrecht euch nicht die Köpfe, schickt nur nach mir. Vielleicht kann euch dann geholfen werden. Und jetzt gehabt euch wohl, ich bin euer Diener. So bleibt doch noch, Mittler. Keine Zeit, keine Zeit. Am Ende hat er recht. Was aus einer Sache werden kann, sieht kein Mensch voraus. Du willigst ein, Charlotte? Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. Nun, wie gefällt es dir bei uns? Du ahnst nicht, wie dankbar ich euch bin, Eduard. Lass gut sein, Hauptmann. Jedenfalls bin ich froh, dich hier zu haben. Und Charlotte? So wie Frauen sind, ein wenig zu bedacht, ein wenig widerstrebend. Sieh, dort unten die Baumgruppe. Die habe ich in meiner Jugend gepflanzt. Da sieht man, wie die Zeit vergangen ist. Wie nutzlos oft vertan. Es täte mir leid, wenn Charlotte... Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Es wird schon alles gut werden. Endlich einmal etwas Vernünftiges beginnen. Nur zu, Hauptmann. Breite deine Pläne aus. Ich jedenfalls habe eine Menge vor. Das Dorf. Es ist in keinem guten Zustand. Die Menschen, die in solchen Häusern leben, können wahrlich nicht zufrieden sein. Schuld daran ist der Bach. Wie oft schwillt er an, führt Schmutz und Unrat mit sich. Jeder versucht, mit Planken und Balken sich dagegen zu wehren und fügt den Nachbarn nur noch größeren Schaden zu. Und das Ganze sieht am Ende so aus. Das ewige Geflicke und Basteln an der Natur führt zu nichts. Es fehlt an einer ins Größere gehenden Veränderung. Schlag was vor. Wenn die Bauern mit Hand anlegten, so könnten wir eine Mauer hochziehen und dem Bach den Weg verlegen. Aha. Wo die Steine hernehmen? Auch das wird sich schon finden. Steine gibt's nur bei Charlottens Mooshütte. Nein, nicht dort. Sie hat sich bei der Anlage des Pfades so mühsam durchs Gestein hinaufgequält. Dass sie nun selbst jeden quält, den sie hinauffährt. Trotzdem, ich möchte es nicht. Sie könnte sonst in ihrer Liebhaberei irre und verdrießlich werden. Es wird schon noch eine andere Lösung geben. Jetzt wollen wir die Gegend einmal mit der Magnetnadel vermessen, damit du überhaupt weißt, was du besitzt. Willkommen in der Mooshütte, Herr Hauptmann. Ich hoffe, der Anstieg war Ihnen nicht zu beschwerlich. Ich habe nicht auf den Weg geachtet. Sie sollten aufrichtiger zu mir sein. Doch im Grunde haben Sie ja recht, wenn Sie in allem nur eine Liebhaberei sehen, die nicht viel bewirkt. Eine wunderbare Aussicht. Der Platz ist vorzüglich gewählt. Wenn nur der Gang hierauf nicht wäre, womit ich vorher jeden quäle, nicht wahr? Charlotte, Sie beschämen mich. Dabei war es der Versuch, mit bescheidenen Mitteln etwas zustande zu bringen. An Ihren Bach und seine Regulierung habe ich allerdings noch nicht gedacht. Es tut mir wirklich leid, dass Eduard geplaudert hat. Nun, bringen Sie die Sache schon zu einem guten Ende. Im Grunde ließ es sich leicht machen. Man müsste hier nur die Felsenecke wegbrechen und hätte einen schön geschwungenen Weg. Und gewänne zugleich Steine für den Damm. Das Ganze wird doch nicht so teuer? Ich verwalte nämlich hier die Gelder. Nein, nicht teuer. Ich bin ein guter Rechner. Hier, ein Überschlag der Kosten. Eduard hat Ihnen die Entscheidung überlassen. Er ist romantisch, wo er nüchtern sein sollte. Vielleicht ist dies das Geheimnis unserer Freundschaft. Und der eigentliche Anlass Ihrer Liebe zu Eduard. Es mag sein, dass die starken, gefassten Naturen die Schwächeren anziehen. Aber eigentlich wollen wir Frauen uns anlehnen und geführt werden. Sicher. Damit Sie es wissen. Sie wollen Ihre Steine und ich meinen Weg. Also werden wir in Zukunft aufeinander angewiesen sein. Es ist mir nur willkommen. Wir werden ja sehen. Wann fangen Sie an? Wenn ich von etwas überzeugt bin, so habe ich keine Ruhe, bis es getan ist. Meinen Segen haben Sie. Ach, wenn Sie wüssten, wie froh ich bin, dass nichts Ungeklärtes zwischen uns ist, Charlotte. Nun, bist du immer noch skeptisch wegen unseres Hauptmanns? Seitdem er im Hause ist, sehe ich dich nur noch selten. Ich denke, ihr hattet heute eine ganze Menge miteinander zu besprechen. Es ging nur um Stein und um Geld. Ich sehe, er hat bei dir alles erreicht. Ja, was er will, bringt er zustande. Man sagt, neue Besen kehren gut. Mir hat er heute die Hausapotheke in Ordnung gebracht. Falls einmal ein Unglück geschehen sollte. Vielleicht war es auch ein Mittel gegen Grünspan. Warum so schnippisch? Ich werde mich bei ihm erkundigen. Am Ende kommt doch nur ein Vortrag über die Chemie heraus. Liebe Freunde, ich habe heute für Sie in meinem physikalisch-chemischen Kabinett einen kleinen Versuch vorbereitet. Voraus jedoch ein paar Worte. Diejenigen Naturen, die sich beim Zusammentreffen ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir in unserer Wissenschaft verwandt. An den Alkalien und Säuren ist diese Verwandtschaft besonders auffallend. Nun zu unserem kleinen Versuch. Was Sie hier sehen, ist Kalkstein. Das ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, die mit einer zarten, luftigen Säure verbunden ist. Bringt man nun ein Stück solchen Steins in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips. Und die zarte, luftige Säure ist entflohen? Ja, so ist es. Eine Trennung und eine neue Zusammensetzung ist entstanden. Man glaubt dafür, das Wort Wahlverwandtschaften anzuwenden, weil es so aussieht, als wenn ein Verhältnis dem anderen vorgezogen würde. Ich würde hierin bestenfalls eine Naturnotwendigkeit erblicken. Denn am Ende ist es nur eine Sache der Gelegenheit. Sie macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht. Was du Gelegenheit nennst, ist das Werk des Chemikers. Mag sein. Mich jedenfalls dauert die arme Luftsäure, die sich im Unendlichen herumtreiben muss. Es kommt nur auf Sie an, sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken als Erfrischung zu dienen. Der Gips hat gut reden. Worauf spielst du an? Eine Beschwerde über mich, der vom Hauptmann als eine Art Schwefelsäure ergriffen, deiner Gesellschaft entzogen wird? Ich sehe in allem nur ein Gleichnis. Gut für die Elemente, nicht für den Menschen. Vielleicht sollte man das Wort Wahlverwandtschaften für ernstere Dinge vorbehalten. Solche, wodurch das Hinzutreten eines Dritten eine innige, unauflöslich scheinende Verbindung zwischen zwei Menschen aufgehört und eines in die Weite getrieben ward. Das klingt sehr ernst. Übrigens, ich bin entschlossen, Ottilie zu uns zu bitten. Wir wollen sehen, was daraus wird. Der Wagen, der Ottilie brachte, war vorgefahren. Charlotte ging ihr über die Freitreppe entgegen. Ein Fräulein von zarter Schönheit trat auf sie zu und warf sich ihr zu Füßen. Liebste Tante, aber nicht doch Ottilie. Bitte. Es ist so demütig nicht gemeint. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte als bis an ihre Knie und schon ihrer Liebe gewiss war. Ich muss dem Fräulein verweigern, was ich dem Kinde gewährte. Wohin mit dem Gepäck, gnädige Frau? Auf Ottiliens Zimmer. Ich helfe dir, Hermann. Das ist kein Geschäft für so zarte Hände. Wie war die Reise? Bequem. Und mit der Hoffnung, wieder an ihrer Seite zu leben, eine Freude. Warst du so unglücklich? Die Vorsteherin wird Ihnen doch über mein mangelhaftes Glück in dieser Pension berichtet haben. Allerdings. Und deshalb auch mein Entschluss, dich aus diesem Institut zu entfernen. Ich bin Ihnen so dankbar, liebste Tante. Wenn deine liebe Mutter das wüsste. Meine kleine Ottilie. Halt! Halt! Ich kann nicht mehr! Ach, Reiten ist wunderbar! Haben Sie es in der Pension gelernt, Ottilie? Ja, aber nur ein wenig. Ottilie? Ja, was ist? Ich habe eine Bitte an Sie. Ich erfülle sie gern, sprechen Sie nur. Sie wissen ja noch gar nicht, was es ist. Es wird schon alles gut sein. So sehr vertrauen Sie mir? Warum nicht? Sie tragen dein Medaillon. Das Glas, die scharfe Fassung, Sie könnten sich bei einem Sturz verletzen. Sie lächeln? Weil Sie so besorgt sind. Ich möchte nicht, dass Sie Schaden nehmen. Hier haben Sie das Medaillon. Bewahren Sie es auf für mich, bis wir zu Hause sind. Was sehen Sie mich so an? Woran denken Sie? Weiß der Himmel, woran ich denke. Ach, ich wollte, dieser Tag fände nie ein Ende. So glücklich. Reiten wir. Da meine Beschließerin im Begriff steht zu heiraten, wirst du mir in der Verwaltung des Haushaltes zur Hand gehen, Ottilie. Gern, liebe Tante. Das kleine Vermögen, das deine Mutter dir hinterlassen hat, ist für deine Ausbildung aufgewendet und verzehrt. Ich werde dir ein angemessenes Salär aussetzen und dir einen tüchtigen Mann suchen. Ans Heiraten denke ich noch nicht. Als ich in deinem Alter war, hatten meine Eltern bereits einen Mann für mich bestimmt, an dessen Seite ich nicht sehr glückliche Jahre verbrachte. Aber er hinterließ mir ein Vermögen, das mich frei und unabhängig machte. Irgendwann muss man zu eigenem Herd und Besitz gelangen. Wenn ich einen Mann nur seines Reichtums wegen heiraten sollte, ich glaube, ich zerbreche daran. Kleine Närrin, es gibt so viel Lebenswertes. Jetzt sitzen wir zu viert in der Mooshütte, Charlotte. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch? Ja, ich erinnere mich. Es ist sogar noch für ein viertes Platz. Damit sind Sie gemeint, Ottilie. Ich will mich auch ganz klein machen. Geduldige Schafe gehen viel in einen Stall. Es wäre doch auch schade um deine Hütte, nachdem unser Freund den Weg hierauf so schön bequem hat richten lassen. Dafür hat er auch seinen Damm bauen dürfen. Und so billig. Wenn alles so gut verlaufen ist. Wie wär's mit einem neuen Ziel? Was sollte das sein? Wir bauen ein Haus. Ein Lustschlösschen. Wo willst du das Geld hernehmen? Wir verkaufen das alte Vorwerk. Das wolltest du unter den Bauern aufteilen. Ich weiß was Besseres. Der jetzige Pächter hat mir schon Vorschläge gemacht. Wir sollten ihn nicht benachteiligen. Und wohin willst du das Haus bauen? Mach doch einen Vorschlag. Ich weiß nicht. Mir kommt das alles zu überraschend. Am besten dem Schloss gegenüber? Hm. Und was meinst du, Hauptmann? Auf die andere Seite des Tals? Und wie denken Sie darüber, Ottilie? Ich? Ist das so wichtig? Bitte, Ottilie, reden Sie. Hier ist die Karte. Nehmen Sie den Stift und zeichnen Sie die Stelle ein. Nur weil Sie es so sehr wünschen. Auf die höchste Anhöhe? Warum das, Ottilie? Da oben ist es am schönsten. Man sehe das Schloss nicht. Dazwischen liegt ein Wäldchen. Man ist dort wie in einer anderen Welt. Ein herrlicher Platz. Ja, an diese Stelle wollen wir ein Haus bauen. Und nirgendwo anders. Und zu Charlottens Geburtstag soll der Grundstein gelegt werden. Wie gut Eduard und Ottilie miteinander spielen. Als hätten sie schon wochenlang geübt. Eduard scheint enthusiasmiert. Er liebt die Musik. Ja. Er liebt sie. Wahrhaftig. Was sagten Sie, Charlotte? Eduard und Ottilie dort. Wir beide hier. Sonderbar, Hauptmann. Ich dachte das Gleiche. Wir begegnen uns in Gedanken. Liebe Charlotte. Man kann sich auch streitend näher kommen. Sie machen mich glücklich. Ihre Hand, lieber Freund. Charlottens Geburtstag war gekommen. Es hatte sich an diesem Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man tafelte fröhlich, es gab so viel zu erzählen. Der Graf und die Baroness, großzügige Aristokraten, mit dem Leben an glänzenden Höfen vertraut, rückten in den Mittelpunkt. Ihre Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen, ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit, teilte sich sogleich mit. Und Napoleon? Sind auf neue Kriegsabenteuer. Ja, es ist alles in Bewegung. Man weiß nicht, was der morgige Tag bringt. Am besten hat es der Soldat. Sie juckt es wohl, den Degen zu ergreifen? Wofür denn? Für Ihre Bauern? Oder für den Korsen? Ich danke. Was geht uns der Krieg an? Bleiben Sie nur in Ihrem Winkel hier. In unserem Winkel, ja. Leben und leben lassen. Das sei unsere Devise. Es kracht ohnehin in allen Fugen alter Herrlichkeit. Ich hörte, meine Jugendfreundin hat sich scheiden lassen. Sie sind überrascht? Ja. Eigentlich sind wir selbst schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden. Wir stellen uns die ehelichen Verbindungen immer gern dauerhaft vor. In jeder Komödie sehen wir stets eine Heirat als letztes Ziel. Wenn es erreicht wird, fällt der Vorhang. Alle sind befriedigt. Aber in der Welt ist es anders. Da wird hinten immer fortgespielt. Wehe, wenn dann der Vorhang wieder aufgehen sollte. Das ist wohl wahr. Baron, packt Sie das Thema? Spielen wir nicht alle Rollen? Dauer des Ehestandes. Ist es nicht ein Widerspruch zum Leben? Die Ehe dient der Familie. Und auf der Familie basiert Staat und Gesellschaft. Sicher, sicher, mon Kapitän. Aber aus diesem Grunde eine Haft auf Lebenszeit. Wie barbarisch. Einer meiner Freunde hat neue Gesetze vorgeschlagen. Eine jede Ehe soll nur auf 5 Jahre geschlossen werden. Das reiche hin, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen. Käme der Termin der Aufkündigung, würden die meisten sich anstrengen, ihr Beisammensein zu verlängern. Ottilie, die Schokolade soll serviert werden. Ich gehe schon. Eine hübsche Kleine. Ja, aber mein Freund hat auch vorgeschlagen, eine Ehe solle nur dann als unauflöslich gelten, wenn entweder beide Teile, oder wenigstens der eine Teil, zum dritten Mal verheiratet wäre. Beim dritten Mal müsste doch klar sein, wie die Menschen sind, wie sie sich früher verhalten haben. Bei einer solchen Einrichtung hätten Charlotte und Eduard bereits 2 Stufen glücklich überstiegen. Waren sie doch beide schon verheiratet. Ihnen ist es wohlgeraten. Hier hat der Tod getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen. Lassen wir die Toten ruhen. Warum? Wenn man ihrer in Ehren gedenken kann? Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen für das mannigfaltige Gute, das sie zurückließen. Wenn nur nicht in solchem Falle das Opfer der besten Jahre gebracht werden müsste. Es gerät ja doch alles nur halb. Die Regeln, die Sitten. Geld heiratet Geld, Besitz heiratet Besitz. Wo bleibt die Liebe? Ja, wo bleibt die Liebe? Unser Freund Eduard hätte beharrlicher in seiner Jugend sein sollen. Vielleicht hätten seine Eltern nachgegeben. 10 Jahre hätten sie beide gewonnen. Das Schicksal hat es nicht gewollt. Sie waren da nicht ganz ohne Schuld, Charlotte. Sie haben den lieben Eduard gequält. Er musste ja damals abreisen. Es mag so erscheinen. Sie schweigen, Eduard? Ich versuche, mich zu erinnern. Verscheuchen Sie die trüben Bilder. Ihre ersten Heiraten, meine Freunde, waren Heiraten von der verhassten Art. Viel haben Heiraten überhaupt etwas Tölpelhaftes, etwas sehr Bürgerliches. Sie verderben die zartesten Verhältnisse. Sie sollen Sicherheit bringen. In Wahrheit geht jeder seiner Wege. Aber er muss seinen Weg kennen. Sie kennen Ihren Weg, Hauptmann. Sie haben mich nicht ohne Grund zur Seite gezogen. Ich wollte Ihnen sagen, mir gefällt der Hauptmann. Was aber ehrlich heraus soll er bei Ihnen gewinnen? Er weiß, größere Aufgaben zu lösen. Man hat doch jetzt Neuerungen im Sinn. Ich könnte mir den Hof verpflichten, wenn ich ihn empfehle als rechte Hand des neuen Staatsministers. Ach, Sie würden ihn glücklich machen. Übrigens, diese kleine Ottilie, ich muss sagen, ein rechtes Frauenzimmer. Sie gefällt Ihnen. Ich bin in einer Lage. Still, sie gefällt Ihnen sehr, ich weiß es. Ich kann es nicht leugnen. Nur Mut, man lebt nur einmal. Die Herren konspirieren? In bester Absicht. Der Graf hat eine glänzende Position bei Hofe für unseren Hauptmann. Sie wollen ihn fortbringen? Sehr richtig, fortbringen in seiner Laufbahn. Ach. Was haben Sie, verehrte Gastgeberin? Es ist schön. Die Kerzen. So blass, Charlotte? Ihren Arm. Sie haben in dem Grafen einen Förderer gefunden. Ein Mann braucht ein weites Feld der Betätigung. Das sollten Sie auch her. Wo man Ihnen nichts bietet als Freundschaft. Ihre Freundschaft, Charlotte, ist eine Gabe, die mich... Sprechen Sie. Ein Wort genügt, um diese geheime Bindung zu zerstören und sie zu verstimmen. Ich ahne, was Sie sagen möchten. Liebste, beste Charlotte. Kein Wort mehr, bitte. Kein Wort mehr. Den Leuchter, Graf. Ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Lieber Freund, lass uns das du sagen. Deine Gattin, sie hat ein reizendes Füßchen, das man küssen möchte. Mitternacht. Ja, das Leben geht hin. Liebe bleibt. Ich muss dich um meine Gefälligkeit bitten. Wo ist das Zimmer der Baronesse? Zeig mir den Weg, Freund. Vielleicht ist sie nicht allein. Sie erwartet mich. Erwartet mich sehnsüchtig. Wie dich, deine Ottilie. Ich bitte dich. Wer wird zögern bei so viel Glück? Sie stiegen eine geheime Treppe hinauf und Eduard wies dem Grafen eine Tapetentür, die sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard allein in dem Gang zurückließ. Eine andere daneben führte in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte Stimmen und horchte. Ist Ottilie schon zu Bett, Sophie? Sie ist in ihrem Zimmer. Zünden Sie das Nachtlicht an und gehen Sie schlafen. Eine geruhsame Nacht. Eduard, vor der Türe stehend, spürte ein unendliches Verlangen, Ottilie nahe zu sein. Aber auf ganz sonderbare Weise ging in seiner Seele eine Verwechslung vor. Er suchte die Tür zu Charlottens Zimmer zu öffnen, fand sie verschlossen und pochte leise an. Aber Charlotte hörte nicht. Sie ging im Zimmer auf und ab, der Hauptmann und immer wieder der Hauptmann. Er wollte gehen, gerade jetzt, wo sie seiner Nähe bedurfte. Sie suchte Ordnung in ihre Gedanken und Gefühle zu bringen. Ist jemand da? Ich bin es. Wer? Mach auf. Eduard. Hast du mich nicht erwartet? Das ist dir lange nicht eingefallen. Lösch die Kerzen. Es behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen. Charlotte schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele. Und so verwebten sich wundersam genug Abwesendes und Gegenwärtiges, reizend und wonnevoll durcheinander. Als Eduard des anderen Morgens neben seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken. Die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten. Er schlich sich leise von Charlottens Seite und sie fand sich allein, als sie erwachte. So in Gedanken, Charlotte? Rudern Sie auf den See hinaus, bitte. Es ist kühl. Aber nein. Wann werden Sie uns verlassen? Denken wir nicht an den Abschied. Der Graf will Ihre Lage verbessern. Es schmerzt und freut mich zugleich. Bitte reden Sie nicht weiter, Charlotte. Wir sind uns unter einem ungünstigen Stern begegnet. Charlotte, ich... Man strebt aufeinander zu, aber der Graben wird immer tiefer. Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ja, ich weiß es. Und ich weiß, dass wir diesen Augenblick nicht verhindern konnten. Aber dass er unser Wert sei, hängt von uns ab. Charlotte. Sie müssen scheiden, lieber Freund. Und sie werden scheiden. Der Kuss, den der Freund gewagt hatte, brachte Charlotte wieder zu sich selbst. Sie sah den Mann in der Dämmerung vor sich und sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Blinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusetzen, sie allein zu lassen. Ottilie, wo stecken Sie denn? Ich suche Sie schon im ganzen Schloss. Was tun Sie hier im Archiv? Ich fertige Abschriften an, so wie es mir der Herr Hauptmann aufgetragen hat. Abschriften? Das ist meine Handschrift. Oh nein. Wollen wir vergleichen? Also gut, vergleichen wir. Bitte. Meine Schrift. Das habe ich geschrieben. Ein Wunder. Du schreibst wie ich. Ja. Du hast es mit Vorsatz so gemacht. Nein, es floss nur die Feder. Ottilie. Ja? Du liebst mich. Ja. Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Die warme Nacht lockt Eduard ins Freie. Er schweift umher. Er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Gärten. Sie sind ihm zu eng. Er eilt auf das Feld und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurück. Er findet sich unter Ottiliens Fenster. Mauern und Riegel, sagt er sich, trennen uns. Aber unsere Herzen sind nicht getrennt. Was ist mit den Vorbereitungen zu Ottiliens Geburtstag? Es wird schon gut werden. Und alles verläuft so, wie ich es angeordnet habe? Alles wie besprochen. Und der Kranz am Giebel des neuen Hauses mit Ottiliens Namen, was ist damit? Ich habe ihn abgenommen. Darf ich fragen, warum? Es ist nicht gut, wenn sich die Leute unnötig das Maul zerreißen. Das ist stark, Hauptmann. Ich hielt es für erforderlich. Wir feiern diesmal Ottiliens Geburtstag. Für mich ist das kein Grund, die Hausherrin zu verletzen. Schließlich ist Charlotte die neue Eigentümerin, Eduard. Darüber reden wir noch. Das wird kaum etwas an meiner Meinung ändern. Ein Köfferchen, was soll das bedeuten? Öffne es, Ottilie. Ein Schal, Spitzen, eine Kette. Wie schön. Nein, ich kann es nicht annehmen. Mein Geschenk willst du nicht annehmen, Ottilie. Eduard, warum machst du... Herr Baron, ein Bauernjunge ist in den See gefallen. Wieso das? Ich weiß es nicht. Die gnädige Frau bittet, das Fest abzubrechen. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Herr Baron, es steht zu befürchten, dass der Junge nicht mehr ins Leben zurückgerufen wird. Ist ein Arzt vorhanden? Jawohl. Er wird seine Pflicht tun. Unsere Anwesenheit wäre ihm nur hinderlich. Brich das Fest ab, Eduard. Nein, wir wollen diesen Tag nicht im Lazarett beenden. Sag, sie sollen das Feuerwerk abbrennen. Sehr wohl, Herr Baron. Na, worauf wartest du noch? Ich bitte dich, Eduard, mach ein Ende. Nein, Ottilie. Und wenn wir dein Fest allein feiern sollten? Für dich habe ich das Feuerwerk bestellt. Du sollst es sehen. Lass mich an deiner Seite. Eduard, mein Leben. Ich habe dir schon so oft gesagt. Du bist mein. Wir wollen es jetzt nicht mehr sagen. Nun soll es werden. Unser Freund hat uns verlassen. Sollten wir nicht völlig in unseren alten Zustand zurückkehren? Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Wir sollten Ottilie in eine andere Lage bringen. Sie kann in die Pension zurückkehren. Oder sie hat die Chance, in der Residenz ein angenehmes Haus zu finden. Frau von Waltershausen sucht eine Gesellschafterin. Wozu das? Unsere Gesellschaft hat Ottilie so verwöhnt, dass hier schwerlich eine andere willkommen sein wird. Wir haben uns alle etwas verwöhnt. Die Zeit ist gekommen, wo wir Opfer bringen müssen. Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Leidenschaft und Neigung entspringt und nährt sie auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollten wir uns nicht fragen, was daraus wird? Wenn man darauf nicht sogleich antworten kann, so lässt sich doch so viel sagen, dass man abwarten sollte. Die Zukunft selbst wird es uns lehren. Den Lauf der Dinge vorauszusehen, dazu bedarf es wohl keiner großen Weisheit. Wir beide sind nicht mehr jung genug, blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte. Nicht sollte. Und Ottilie? Was wird aus ihr? Kannst du mir es verdenken, dass mir ihr gegenwärtiges Glück am Herzen liegt und nicht ein künftiges? Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit? Es ist mir nicht klar, was du vorhast. Du musst dich überwinden. Lass uns die Entscheidung aufschieben. Eduard. Ich werde euch verlassen. Ja. Ja, ich verlasse mein Haus. Du sollst es besitzen mit Ottilie. Bei dir will ich sie wissen. Nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie. Behandle sie wie sonst. Ich verspreche, kein heimliches Verhältnis zu ihr zu suchen. Aber ich bitte dich, mach keinen Versuch, Ottilie anderswo unterzubringen. Außerhalb dieses Besitzes gehört sie mir. Ein Ultimatum? Ein Angebot im gegenseitigen Interesse. Ich reise morgen früh. Das sieht nach Flucht aus. Vielleicht eine Flucht vor mir selbst. Und wo finde ich dich? Ich schicke dir einen Boten. Wochen vergingen und der Herbst zog ins Land, als Mittler, jener wunderlich tätige Mann, endlich von den Ereignissen erfuhr. Er ritt ins Schloss hinüber und fand dort Charlotte gefasst und heiter vor. Liebste Charlotte, ich freue mich. Ich muss glauben, dass alles sich wieder geben wird. Wie könnte es anders sein, da Sie mich guter Hoffnung finden? Sie erwarten ein Kind. Ist es wahr? Vollkommen. Gesegnet sei diese Nachricht. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüt. Wie viele Heiraten habe ich dadurch beschleunigt, befestigt, wiederhergestellt. Ich sehe, bei euch kann meine Tätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor wie ein Arzt, dem alle Kuren gelingen, die er bei Armen unternimmt, der aber bei Reichen, die gut bezahlen wollen, nicht helfen kann. Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst. Werden Sie, Eduard, die Nachricht überbringen? Alles ist schon getan. Willkommen, lieber Mittler. Ich habe Sie schon lange erwartet. Da bin ich. Kommen Sie vom Schloss? Was macht meine Frau? Haben Sie eine Nachricht von Ottilie für mich? Sehr viele Fragen. Sie leben recht einsam hier. Nun ja, ich lebe. Ich soll Ihnen Grüße bestellen. Auch von Ottilie? Ja, auch von ihr. Kein Schreiben? Nein, nichts. Wie soll das alles weitergehen? Wie? Nun, ich denke an Sie. Schreibe Ihrem Traum Briefe, empfange Ihre Antworten. Sie sehen, ich bin aufs Angenehmste beschäftigt. Ich habe versprochen, keinen Schritt gegen Sie zu tun, und das will ich halten. Aber wenn Sie mich liebt, warum kommt sie nicht, wirft sich mir in die Arme? Lieber Freund... Wenn sich draußen etwas regt, sehe ich sie schon in der Tür. Sie soll hereintreten, denke ich. Nachts, wenn ich aufwache, sehe ich beim unsicheren Schein der Lampe ihre Gestalt heranschweben. Ich will sie anfühlen. Nur einen Augenblick denken Sie, sei mein... Sie sind überreizt, angestrengt. Ich bitte Sie, verlassen Sie dieses Haus. Nein, nein, eine Freude bleibt mir. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr. Jetzt aber, in der Ferne, sind wir im Traum zusammen. Mischt sich ihr Blick in jeden meiner Träume. Ich habe noch nie geliebt. Jetzt erst erfahre ich, was das heißt. Bisher war in meinem Leben alles nur Vorspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennenlernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Sie träumen, entfernen sich vom Leben. Jeder Mensch hat das Recht zu träumen. In unseren wirren Zeiten wird viel geträumt. Sie sollten ein Mann sein, den Dingen ins Auge sehen. Wie der Glückliche behaglich gut zu reden weiß. Ich wollte Sie nicht verletzen. Bewirken Sie, bester Mann, meine Scheidung. Was verlangen Sie von mir? Schaffen Sie mir die Einwilligung meiner Frau. Mein Schicksal und das Ottiliens ist nicht zu trennen. Was Schicksal? Es wird immer wieder angerufen. Sind wir nicht selber unser Schicksal? Hier lesen Sie diesen Brief Ihrer Frau. Da haben Sie es. Ihr Schicksal! Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin als Liebende besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Lass uns diese seltsame Zufälligkeit als Fügung verehren, die für ein neues Band unseres Verhältnisses gesorgt hat, in dem Augenblick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht. Eduard wurde von tiefster Verzweiflung gepackt. Er sehnte sich nach Tod und Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte. Ja, es war ihm ein Trost, zu denken, dass er nicht mehr sein werde. Mit aller Förmlichkeit setzte er sein Testament auf. Er wollte fort, weit fort. Der wieder aufgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Er war Offizier gewesen. Nun wollte er mit einem Feldherrn ziehen, von dem er sich sagen konnte, dass unter ihm der Tod wahrscheinlich, der Sieg gewiss war. Das Jahr klang ab. Der Wind ging über die Stoppeln und fand nichts mehr zu bewegen. Nur die roten Beeren jener schlanken Bäume schienen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen. So wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erweckt, dass in der abgesichelten Ähre noch Lebendiges verborgen liegt. Wie seltsam musste nach solchen Ereignissen Ottilie durch die Nachricht getroffen werden, dass Eduard sich dem Kriege überliefert habe. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks fassen. Wie könnten wir auch sonst weiterleben, wenn wir den entfernten Geliebten in Gefahr wissen? So war es, als ob ein guter Geist für Ottilien sorgte. Ein wildes Heer brach über das Schloss herein. Charlottens Tochter Luciane mit ihrem Bräutigam samt Freunden und Bekannten. Lucianens Lebensrausch peitschte das so einsam gewordene Schloss. Ihr Hofstaat vermehrte sich täglich. Viele Menschen gewann sie durch ihre Liebenswürdigkeit, andere verletzte sie mit böser Zunge. Besonders aber gefiel es ihr, Ottilien in Atem zu halten. Gesteh, du fürchtest dich vor Hunden. Aber nein, sie haben mich gern. Dich haben wohl alle gern. Ich weiß nicht, wie es kommt. Mir laufen alle nach, wenn ich mit Pferd und Hunden in die Wälder ziehe. Aber zu dir sind sie anders. Du bist so schön, so elegant. Keiner kann sich dir entziehen. Man ist jung, Ottilie. Man muss das Leben genießen. Ach, es ist herrlich, jung zu sein. Du dauerst mich. Du wirst leben und keiner wird es merken. Sogar der Herr Architekt reist ab, weil du ihn abgewiesen hast. Morgen reisen wir alle ab. Du wirst dann alleine sein? Wer so einsam leben will wie du, der darf sich nicht wundern, wenn er keinen Liebsten bekommt. Ach, Luciane. Tränen? Verzeih, das habe ich nicht gewollt. Ich habe nichts zu verzeihen. Ottilie lief zum Friedhof hinüber. Dort war die kleine Kapelle, die sie mit dem Architekten zusammen so liebevoll ausgemalt hatte. Das Gerüst stand noch immer und sie sah die lebendigen Engelsgesichter auf blauem Himmelsgrund, die ihr Gemüt zart zur Sammlung aufriefen. Durch das einzige hohe Fenster fiel ein ernstes, buntes Licht. Dann sah sie den Architekten, der über ihr Erscheinen gar nicht überrascht schien, als habe er sie schon erwartet. Ich bin gekommen, um mich von meiner Arbeit zu verabschieden. Und es freut mich, dass Sie dabei sind. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge, seitdem Sie hier sind. Mein Auftrag ist erfüllt. Die Kapelle ist umgestaltet. Dass es so schnell gegangen ist, haben wir Ihnen und Ihrer Hilfe zu verdanken, Fräulein Ottilie. Was bedeuten meine schwachen Kräfte schon? Es ist alles nach Ihrem Sinn geschehen. Wer hätte gedacht, dass Sie selber nach Pinsel und Farbe greifen würden? Übrigens, die Köpfe der Engel nehme ich auf mein Gewissen. Luciane spottet schon. Sie wären mir sehr ähnlich geworden, diese Bilder von Ihrer Hand, Herr Architekt. Ich war mir nicht bewusst, was unter meinen Händen entstand. Ihre Gegenwart wirkte so rein, Ottilie. Sie schwärmen, Herr Architekt. Sie schwärmen. Sie sind die Zauberin, Ottilie. Was rede ich? Ein Engel sind Sie. Sie wissen nicht, wie ich sie... Nein. Bitte sprechen Sie nicht weiter. Zwar brennt die Welt an allen Ecken und Enden, doch ich wünschte, ich könnte auch hinaus aus diesem friedlichen Garten. Den Sie so lieben. Ottilie, ich kenne Sie nicht wieder. Ich kenne mich selber manchmal nicht. Gehen Sie mit Gott. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das Jahr verging und winterliche Ruhe hielt Einzug im Schloss. Eduard hatte kein Lebenszeichen in die Heimat geschickt. Von ungefähr entdeckte Charlotte in Zeitungen seinen Namen wo er unter denen war, die sich bei einer bedeutenden Kriegsangelegenheit hervorgetan hatten. Charlotte und Ottilie wussten nun, welchen Weg Eduard nach seinem überstürzten Aufbruch genommen hatte. In sonderbarem Verbundensein harrten beide Frauen seiner Rückkehr. Wochen vor Charlottens Niederkunft erschien im Schloss noch einmal Besuch. Ein Lehrer und Erzieher jener Pensionatsschule, die Ottilie so glücklos absolviert hatte. Der wackere Mann kam nicht ohne Absicht. Wie still und friedlich es bei Ihnen ist, Frau Baronin. Wie fanden Sie Ottilie? Ein außerordentliches Mädchen. Es ist ein Wunder, wie sie, die kaum Gebildete, andere bildet und sich um die Dorfkinder kümmert. Eine solche Schule gibt es in der ganzen Provinz nicht. Wo hätten Bauernkinder sonst den Vorteil, mehr zu lernen als notdürftig zu lesen und zu schreiben? Es war Ottiliens Wunsch, sich der Kinder anzunehmen und sie für die Welt zu bilden. Nichts Besseres lässt sich denken. Habe ich doch schon in der Pension Ottiliens Interesse bemerkt, junge Menschen in Charakter und Haltung zu formen. Sie lieben Ottilie, nicht wahr? Rundheraus und geradezu, ich mache mir Hoffnungen. Umso mehr werden Sie meine Freude verstehen, das Fräulein an meinem Fach so interessiert zu sehen. Ich wünschte nur, Sie könnten dieses Herz gefangen nehmen. Es würde so vieles klären und erleichtern. Sie sehen mich verwirrt, gnädige Frau. Ich dachte... Ottilie hilft mir in meinen häuslichen Angelegenheiten. Ich möchte sie nicht missen. Andererseits jedoch, ich wäre glücklich, wenn Sie Ihre Neigung gewinnen könnten. Mit Ihrer Fürsprache? Nun ja. Mein Einfluss ist begrenzt. Sie hätte in mir einen liebevollen Gatten. Es gibt freilich ein Missverhältnis des Standes. Vielleicht wäre es von Vorteil, wenn Ottilie in der Pension an ihrer Seite letzte pädagogische Einsichten gewinne. Verstehe ich recht? Sie soll ins Pensionat zurück? Es muss alles getan werden, was ihr den Weg ins Leben erleichtert. Ich werde es ihr mitteilen. Nicht so rasch. Sie ist in allem empfindlich. Wir beide wollen beharrlich sein. Und geduldig, nicht wahr? Ottilie kehrt ins Pensionat zurück. Reisen Sie mit dieser Hoffnung, lieber Herr. Der Frühling kam und mit ihm Charlottens Niederkunft. Ottilie besorgte das Hauswesen, in dem sie kaum daran denken durfte, was sie tat. Ein Sohn kam glücklich zur Welt und alle versicherten, es sei der leibhaftige Vater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht finden. Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler. Ein Gläschen Madeira, bester Mittler? Mit Vergnügen. Ich bringe ein Vivat auf den Herrn Sohn aus, auf den Stammhalter, auf das Unterpfand häuslichen Glücks. Wie soll er heißen? Ich dachte, Otto Eduard. Der Name des Vaters, nichts Besseres lässt sich denken. Nicht wahr, Fräulein Ottilie? Bestimmt, nichts Besseres. So ordnet sich alles zum Guten. Nichts kann den Frieden in diesem Hause mehr stören. Häusliches Glück, sittlich geordnete Verhältnisse, es ist das Wichtigste, was es unter uns geben sollte. Alle Wirrnis löst sich am Ende in einen vernünftigen Ausgang. Ja. Sie schweigen, Ottilie? Ja, ich schweige. Lassen Sie es sich von mir sagen, vertrauen Sie der gottgewollten Ordnung. Nicht jede Ordnung ist gottgewollt. Nun denn, so wollen wir nicht reden. Man hat es gesehen in unseren Zeiten, wohin der Karren läuft, wenn die Ordnung zerstört wird. Es ist zu viel Unruhe in die Welt gekommen. Es ist jetzt mehr Natürlichkeit als früher, denke ich. Ein wenig mehr Natürlichkeit. Ja, ich weiß, Sie lieben die wilden Pflanzen. Ihr Garten ist, als hätten Sie alle Blumen dort angepflanzt, die man in den Wäldern und Auen findet. Mir ist die Mooshütte unserer verehrten Frau Charlotte lieber. Und der gepflegte Park. Schelten Sie Ottilie nicht. Sie hat ihre Freude am Blühen. Und ihren Kummer mit mir. Habe ich es an Aufmerksamkeit fehlen lassen, Tante? Aber nein. Es ist nur unsere Lage. So schicken Sie mich doch weg? Das kann ich nicht. Noch ein Gläschen Madeira, lieber Mittler? Gern. Ich möchte Ihnen nützlich sein. Geben Sie mir die Adressen der Verwandten und Bekannten. Ich teile allen das freudige Ereignis mit. Alle sollen Sie teilnehmen an dem neuen Glück. Sie werden beruhigter sein, denn nun ist allem Gerede der Boden entzogen. Kein Übelwollender kann nun etwas aussprechen, was die Wirklichkeit widerlegt hat. Die Gemüter sollten sich beruhigt haben. Ansonsten geht's keinen an. Ich sehe ihn. Wen? Ihn. Ich sehe ihn zu Pferde vor den blitzenden Standarten. Golden glänzen seine Schulterstücke. Ein breites rotes Band schlingt sich zu seiner Hüfte hinab. Das Feuer der Kanonen leuchtet ihn an, übergießt sein Gesicht mit Flammen. Besinne dich, Ottilie. Sie sieht Gespenster. Das macht die Lektüre von Geisterromanen. Ich gehe auf mein Zimmer. Der Hauptzweck des Feldzuges war erreicht und Eduard mit Ehrenzeichen geschmückt rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne dass sie es bemerkten und wussten, scharf hatte beobachten lassen. So habe ich Ihnen, Herr Baron, alles erzählt, was zu erzählen ist. Das Fräulein hat alle Bewerbungen abgewiesen. Es waren nicht wenige. Die gnädige Frau hat das kräftig gefordert. Wie sich denken lässt. Aber auch der Schulmeister ist ohne Hoffnung abgereist. Das Fräulein bestreitet jedwede Absicht, sich zu verehelichen, Herr. Sie wartet. Sie wartet auf mich. Mag sein, Herr. Und mein Sohn? Ein kräftiges Kind. Der Stolz der Frau Baronin. Wir alle lieben ihn. Er sollte ein Kind nicht lieben. Du schweigst. Wie das Grab, Herr. Nimm diesen Beutel. Ergebenen Dank. Heute noch reitest du in die Stadt. In der Residenz des Herrn Staatsministers wirst du unseren Freund, den Hauptmann, treffen. Er soll sich aus seinen Geschäften befreien und kommen. Es gelte, sein und mein Glück zu erringen. Wollen der gnädige Herr nicht erst nach dem Schloss? Nein, nein. Es hieße nur das notwendige Verzögern und falsche Hoffnungen wecken. Ich hatte Zeit genug, jeden Schritt zu bedenken. Im Schlosse heißt es, der Hauptmann wäre zum Major ernannt und hätte bei Hofe großes Ansehen gewonnen. Und was weiter? Es wird nicht so eilends vonstatten gehen. Dem Herrn Major wird es an Zeit fehlen, könnte ich mir denken. Vielleicht ändert der gnädige Herr seine Pläne und... Nein, nein. Du reitest noch heute. Ich wusste, du kommst, mein Freund. Es war die Neugier, dich wieder zu sehen und von deinen Erlebnissen zu hören. Wie ist es dir ergangen? Ich habe den Tod gesucht und ihn nicht gefunden. Es ist eine Entschlossenheit in deinen Augen. Wie geht es dir? Die Arbeit hat mich völlig übermannt. Kaum, dass ich mich von den Geschäften losreißen konnte. Du bist der nächste Mann des Ministers. Der meine Neigungen, die öffentlichen Verhältnisse zu reformieren, kräftig unterstützt. Es kostet viel Mühe, das Mittelalter aus unseren Städten und Dörfern hinauszutreiben. Wir planen neue Gemeindeordnungen, die Förderung der Bauern. Du bist glücklich? Ja. Das Geschaffene umzuschaffen ist stets Gewinn. Vielleicht denkst du nun auch ans Heiraten. Möglich wäre es wohl. Nein. Es ist nicht möglich. So. Was du auch immer denken magst. Es ist nicht möglich. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilie. Und hast längst begriffen, dass sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich leugne nicht, dass ich es gewünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das mir ohne sie nichts weiter nütze war. Allein zugleich muss ich dir gestehen, dass ich es nicht über mich bringen konnte, vollkommen zu verzweifeln. Das Glück mit ihr war so schön, so wünschenswert, dass es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht darauf zu tun. Ich wurde durch vieles in dem Glauben bestärkt, Ottilie könnte die meine werden. Ich ging in den Feldzug und überlebte. Ottilie war der Preis, um den ich kämpfte. Nun finde ich mich wie ein, der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle Hemmnisse überwunden hat, dem nichts mehr im Wege steht. Ottilie ist nun mein. Was zwischen uns noch liegt, kann nicht mehr viel bedeuten. Du löschst alles aus, was man dir entgegenhalten könnte. Das Verhältnis zu deiner Frau, es zu beurteilen, überlasse ich dir selbst. Aber du bist es dir schuldig, hier nichts zu verdunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, dass ihr einen Sohn habt, ohne zugleich auszusprechen, dass ihr einander auf immer angehört? Euer Sohn verpflichtet euch, vereint zu leben. Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, wenn sie sich einbilden, dass ihr Dasein für die Kinder so nötig sei. Alles, was lebt, findet Nahrung und Beihilfe. Und wenn der Sohn nach dem frühen Tode seines Vaters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so findet er vielleicht eben deshalb schnellere Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, dass er sich in anderes schicken muss. Es fällt mir schwer, mit dir zu streiten. Immerhin, du weißt, wie wertvoll Charlotte ist. Wie lange ihr aufeinander gehofft hattet. Wie schöne Stunden der Gemeinsamkeit im Miteinander verbrachtet. Ihr seid... Wir haben eine Torheit begangen, die ich nur allzu wohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisieren will, betrügt sich immer. Jedes Jahrzehnt des Menschen hat sein eigenes Glück. Wir haben eine Torheit begangen. Soll sie denn fürs ganze Leben sein? Sollen wir uns versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? Du bist nicht mehr so jung, um rasch umzukehren. Du hängst mit 1000 Fäden an Charlotte, am Gut, am Gefüge unserer Gesellschaft. Du kannst den Platz nicht wechseln, Eduard. Die Liebe vermag alles. Es gibt nicht nur sie. Es gibt mehr. Anderes. Wie denn? Pflichten. Rücksichten. Alles dieses, mein Freund, ist mir durch die Seele gegangen. Mitten im Gewühl der Schlacht, beim nächtlichen Feuer und in dem gestirnten Himmel. In solchen Augenblicken, wie kann ich es dir verschweigen? Was doch du mir vor Augen? Gehören wir nicht schon lange zueinander? Ich weiß, du liebst Charlotte. Und sie verdient es. Ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig. Nimm sie von meiner Hand. Führe mir Ottilie zu. Dann sind wir die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Dein Vorschlag erschwert alles. Erleichtert nichts. Es ist die Rede von der Ehre zweier Männer, die bis jetzt unbescholten durch solch wunderliche Handlungen in Gefahr kommen, vor der Welt in höchst seltsamem Lichte zu erscheinen. Ja, weil wir unbescholten sind, haben wir auch das Recht, uns einmal schelten zu lassen. Was mich betrifft, so fühle ich mich berechtigt, auch etwas für mich zu tun. Was dich und Charlotte betrifft, so sei es der Zukunft anheimgegeben. Es gehe, wie es wolle. Überlege. Es gibt ja Details der Trennung, die unerfreulich sind. Wer wird alles seine Nase in deine Angelegenheit stecken? Denk an das Konsistorium, an den Hof. Man wird es drehen und wenden. 1000 Einzelheiten werden zur Sprache kommen. Es ist ein beschwerlicher Weg, den du wählen willst. Lass dich durch solche Betrachtungen nicht abhalten. Auf die steigende Waagschale lässt sich immer ein Gegengewicht legen. Die Welt wird von uns reden, aber sie wird es eines Tages wieder vergessen. Das ist der Lauf der Dinge. Du bist wirklich nicht zu überzeugen. Was soll ich noch sagen? Vielleicht findet sich alles von selbst. Wir sind nicht mehr Herr über uns, über die Verhältnisse, die uns das Glück bringen können. Aber bedenke dies. Die Rückkehr in die alten Bedingungen ist genauso schmerzhaft wie ihre Lösung. Wie soll ich mit Charlotte weiterleben? Es wird eine traurige Zeit. Was soll mit Ottilie werden? Sie müsste unser Haus verlassen. Hast du ein Argument dafür, dass Ottilie ohne mich glücklich werden könnte? Hast du ein Argument, das stärker ist als meins? Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Wir stehen am Kreuzpunkt zweier Wege. Welchen sollen wir gehen? Nie wird es einen Menschen geben, der so gewillt ist, wie ich, den Knoten zu zerhauen. Sei unser Anwalt, Freund, ich bitte dich. Herrlicher Tag. Ein Tag der Verheißung. Drüben das Schloss. Dein Besitz, Eduard. Es soll Charlotte bleiben. Ich will nur Ottilie. Es könnte bedeuten, dass ein neuer Herr dort einzieht. Du, Major. Und es schmerzt dich nicht? Ich liebe Freund und kenne nur einen Wunsch. Was für ein heftiger Mensch bist du doch. Wir trennen uns hier. Du reitest ins Schloss, überraschst Charlotte. Stellst dir alles so vor, wie wir es verabredeten. Sie wird einwilligen. Was sollte sie auch tun, wenn du plötzlich vor ihr stehst? Ja, sie wird beglückt und froh sein, dich zu sehen. Glaubst du? Ich bin sicher. Und melde mir den glücklichen Verlauf durch einen Kanonenschlag. Und ist es Nacht, dann lass Raketen steigen. Ein ganzes Feuerwerk. Die Welt soll in Licht tauchen. Du bist wie im Fieber. Ich bin es auch. Wo finde ich dich? Im Gasthaus. Und nun reite, Freund, reite. Welche Überraschung, der Herr Major. Lieber Hermann. Willkommen, Herr. Bringen Sie Nachricht vom gnädigen Herrn? Auch das. Wie geht es euch? Nun ja. Ja, das Schloss ist still geworden. Der Sommer vergangenen Jahres war zu schön, sagt die gnädige Frau. Nur der kleine Herr mit seinem Geschrei in den Windeln bringt Sorge und Leben. Ihren Hut, Herr. Ihren Reitstock. Melde mich der Frau Baronin. Oder komme ich ungelegen? Weit gefehlt, Herr, weit gefehlt. Es ist nur, die gnädige Frau erwidert einen Besuch in der Nachbarschaft. Abends kommt sie zurück. Und Fräulein Ottilie? Mit dem Kind im Korb ist sie spazieren gegangen. Ihr findet sie drüben am See, dort, wo der Park den Wald erreicht. Das ist ihr Lieblingsplatz. Ich lasse sie auch gern holen. Das ist nicht notwendig. Vielleicht möchten der Major sich ausruhen nach dem anstrengenden Ritt. Das Zimmer steht parat. Die gnädige Frau hat es unverändert gelassen. Ach. Ganze Tage verbringt sie dort. Es ist schon sonderbar, Herr. Und oft nicht ganz verständlich. Am späten Nachmittag verlässt Eduard das Gasthaus im Dorf. Von Ungeduld getrieben, reitet er über einsame Pfade, umzirkelt in weitem Bogen Schloss und Park, gelangt schließlich an den See, trifft Ottilie mit dem Kinde. Er stürzt ihr zu Füßen, sie ist verwirrt, betäubt vom Glück. Sie halten sich umschlungen, die Welt scheint vergessen. Ottilie. Meine Ottilie. Ich träume, Liebste. Ein Traum. Nein, nein, es ist Wirklichkeit. Ich halte dich in meinen Armen, mein Leben. Und ich lasse dich nicht wieder. Sieh das schlafende Kind. Dein Sohn. Mein Sohn. Wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde dieses Kind gegen sie zeugen. Nicht doch. Alle Welt sagt das Gleiche mir. Lass mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die diesem Kinde das Dasein gab. Bitte. Soll ich dich erschrecken mit dem Gedanken, dass Mann und Frau entfremdet sich einander ans Herz drücken und einen Ehebund durch lebhafte Wünsche entheiligen können? Dieses Kind ist aus doppeltem Ehebruch gezeugt. Es trennt mich von meiner Frau und sie von mir. Schweig, bitte, schweig. Du willst gehen? Es ist spät. Sie erwartet mich mit dem Kinde. Warte noch. Diese Stunde kommt niemals wieder. Charlotte soll über unser Schicksal entscheiden. Wir können ihr nicht vorgreifen. Ich bin die Deine, wenn sie es will. Ich muss dir entsagen, wenn sie es fordert. Der Major ist bei Charlotte. Es wird sich alles fügen. Bleib. Willst du mich nicht verstehen, Liebster? Sie hielten sich umschlungen. Und die Hoffnung fuhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Die Sonne war im Untergehen. Es dämmerte. Ottilie mit dem Kind allein stand verwirrt und bewegt. Sie sah zum Schloss hinüber. Auf dem Altan glaubte sie, ein weißes Kleid zu erkennen. Der Weg am See hin war lang und beschwerlich. Sie kannte Charlottens Ungeduld nach dem Kinde. Sie sah die Platanen gegenüber. Nur der See trennte von dem Pfade zum Schloss. In Gedanken ist Ottilie schon drüben, wie mit den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, schwindet. Sie eilt zum Kahn, sie fühlt nicht, wie das Herz pocht, dass ihre Füße zittern. Ottilie springt in den Kahn, das Kind im Arm. Das Boot schwankt, sie sucht Halt, strauchelt, stürzt, schreit auf. Das Kind gleitet aus ihren Armen, schlägt ins Wasser und versinkt. Helfen Sie, Doktor. Da hilft keine Kunst mehr. Der Knabe ist tot. Es darf nicht wahr sein. Ein Kind in diesem zarten Alter, selbst nur für wenige Augenblicke unter Wasser gehalten und das Lebenslicht erlischt. Sie atmen anders. Die Lunge füllt sich schnell. Um alles in der Welt... Ich bin nur ein Mensch. Die Wunder hat Gott sich vorbehalten. Kommen Sie, Herr Chirurgus. Kommen Sie schnell. Die gnädige Frau ist wie von Sinnen. Ich gebe ihr was zur Beruhigung. Sehen Sie nur. Das Kind, es liegt so friedlich da. Es schläft wohl auch. Für immer. Die arme Frau Baronin, womit hat sie das verdient? So dürfen wir nicht fragen, Hermann. Mein Freund. Mir fehlen die Worte. Gott hat entschieden. Ein blindes Geschick, nicht Gott. Gott ist barmherzig. Nein, nein. Er hat mit Gewalt das Band gelöst, das Eduard und mich noch umschlang. So dürfen Sie nicht sprechen. Oh doch. Wie anders wäre es sonst zu deuten? Ich willige in die Scheidung ein, die Sie mir im Namen Eduards angetragen haben. Nicht jetzt, Charlotte. Nicht in dieser Not. Oh doch. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen. Durch mein Zaudern und Zögern habe ich vielleicht das Kind getötet. Es soll etwas geschehen, was wir nicht ahnen, nicht wollen. Es setzt sich am Ende durch. Ich zittere vor dem Augenblick, der Ottilie erwachen wird. Wie soll sie leben? Wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe Eduard das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des Zufalls geraubt hat? Und sie kann ihm alles wiedergeben, nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr. Alles zu ersetzen. An mich will ich in diesem Augenblick nicht denken. Charlotte. Gehen Sie still fort, lieber Major. Sagen Sie Eduard, dass ich in die Scheidung willige, dass ich ihm, Ihnen und Mittler die ganze Sache einzuleiten überlasse. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt. Man verlange nur nicht von mir, dass ich mitwirke, mitberate. Ich verstehe Sie. Ich bewundere Sie. Und für mich? Was darf ich hoffen? Lassen Sie mich die Antwort schuldig bleiben. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein. Leben Sie wohl. Ottilie, du schläfst nicht mehr? Zum zweiten Mal widerfährt mir dasselbige. Du sagtest einst, es begegne den Menschen in ihrem Leben oft Ähnliches auf ähnliche Weise und immer in bedeutenden Augenblicken. Ich will dir bekennen, kurz nach meiner Mutter Tod, als Kind, hatte ich meinen Schemel an dich gerückt. Du saßest auf dem Sofa wie jetzt. Mein Kopf lag auf deinen Knien. Ich schlief nicht, ich wachte nicht. Damals sprachst du mit einer Freundin über mich. Du bedauertest mein Schicksal, als arme Waise in der Welt geblieben zu sein. Du schildertest meine abhängige Lage, wie misslich es um mich stehen könnte, wenn nicht ein besonderer Glücksstern über mich walte. Ich fasste alles wohl genau, vielleicht zu streng, was du von mir wolltest. Du gabst mir Gesetze, strenge Gesetze. Nach ihnen habe ich lange gelebt. Ich wusste, was du meintest. Mein Kind. Doch, du hattest mir meinen Lebensplan vorgezeichnet. Du übernahmst die ganze Verantwortung für mich. Es war deine Natur, so zu handeln. Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten. Ich habe meine Gesetze gebrochen. Ich habe sogar das Gefühl verloren. Begreife doch. Ich habe alles begriffen. Ich werde Eduard nicht folgen. Nie. Und niemand soll mich von meinem Vorsatz abbringen. Rufe den Major zurück. Warten wir den Tag ab. Jeder Schmerz mildert sich. Jeder. Nein. Nein. Willigst du in die Scheidung ein, setze ich meinem Leben ein Ende. Das Leben aller jener, von denen wir erzählen, ging weiter. Charlotte wandte sich ganz dem Alltag zu. Und hier fand sie zuerst Ottilie, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wusste, wie sehr Ottilie Eduard liebte. Aber davon war jetzt keine Rede. Das Mädchen hatte sich verändert. Nichts war mehr von der früheren Dienstbarkeit, von ihrer Unterwerfung geblieben. Durch ihren Entschluss zu entsagen und ihre Liebe im Innern zu bewahren, hatte sich Ottilie von der Last ihres Unglücks, ihres Missgeschicks befreit. Du kannst dich doch dem Anblick der Menschen nicht entziehen. Klöster haben wir nicht, in denen früher eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war. Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante. Die größte Freiheit und Unabhängigkeit finden wir dort, wo wir tätig sein können. Ich müsste mich irren, wenn deine Neigung dich nicht zur Pensionsschule zurückzöge. Ja. Es ist gut, andere auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden sind. Wer durch Irrtümer gegangen ist, ist ein guter Erzieher. Mag sein. Prüfe dich genau und überlege ganz ernst, was du willst, bevor du dich entschließt. Ich habe es getan. Und Eduard? Ich habe keine Hoffnungen mehr, keine Wünsche. Ach, Ottilie. Es sind nur noch Erinnerungen. Dann wollen wir alles vorbereiten. Lieber Baron, Sie sitzen hier in Ihrer Abgeschiedenheit, allein am Tisch, fern vom Schloss, fern von Ihrer Gattin. Sie hat mich wissen lassen, dass es für Ottilie zuträglich wäre, wenn ich das Schloss meide. Nun ja, nach diesem schrecklichen Missgeschick. Ich rechte mit Gott, Mittler. Wo war er in jener Minute? Warum diese Prüfung für Ottilie? Ja, fühlen Sie denn nur mit ihr, die durch Unachtsamkeit dieses hoffnungsvolle Kind... Ach, Mittler. Suchen Sie denn keine Schuld bei ihr? Nein und abermals nein. Wahrhaftig, die Zeit ist aus den Fugen. Das Kind ist aus der Welt gegangen. Aber Ottilie lebt. Verstrickt in meine und Charlottens Schuld. Ich verstehe nicht. Wenn es sich nicht in euren Kopf fügt, verzichtet darauf. Besinnung, Baron. Besinnung täte Not. Ja, ja. Der Rückkehr ins Schloss, an die Seite ihrer Gattin, steht nichts mehr im Wege. Wie das? Ottilie reist heute zurück ins Pensionat, um sich für das Lehramt zu bilden. Reicht das Unglück noch nicht? Wollt ihr sie noch tiefer stoßen? Sie hat gewählt. Ihr werdet sie genötigt haben. Ihr allesamt! Ich will ein Ende setzen. Friedrich, mein Pferd! Halt an, Kutscher! Halt an! Herr Baron! Kümmere dich um mein Pferd. Ottilie. Ich will dir erklären... Vergib mir. Ich kann ohne dich nicht sein. Ich bringe es nicht über mich. Wir wollen außer Landes gehen. Nein. Sag, was ich tun soll. Ich weiß es nicht. Fahren wir ins Schloss zurück. Ist es dir recht? Ja. Der Kutscher wendet den Wagen. Eduard folgt zu Pferde in einiger Entfernung. Höchst überrascht ist Charlotte, als sie Ottilien und Eduard erblickt. Sie läuft zur Treppe. Mit Eifer und Gewalt fasst Ottilie die Hände beider Ehegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Eduard wirft sich Charlotten um den Hals, Tränen fließen. Er kann sich nicht erklären, bittet um Geduld. Sie schweigt und gewährt. Eine merkwürdige Zeit brach an. Es bedurfte für Eduard und Ottilie keiner Berührung, keiner Gebärde der Vertraulichkeit. Aber nach wie vor übten sie eine unbeschreibliche Anziehungskraft gegeneinander aus. Es dauerte nie lange, dann näherten sie sich, standen, saßen nebeneinander. Nur die nächste Nähe konnte sie beruhigen. Dann waren es nicht zwei Menschen. Es war nur ein Mensch in tiefster Zufriedenheit. Das Leben war ihnen ein Rätsel, dessen Auflösung sie nur miteinander fanden. Der Major kam, Mittler erschien zuweilen, man saß abends zusammen. Jedes unerfreuliche Gefühl der letzten Zeit schien wie ausgelöscht. Stand die Sonne still, wie es Eduard einst gewollt hatte? So, lasst uns wieder musizieren. Legen Sie die Noten zurecht, lieber Major. Eduard, Ottilie, nehmt eure Instrumente. Mehr Licht, Kerzen. Ich eile. Mittler, Sie sitzen da und starren mich an, als ob Sie wirr wären. Bester, gar nicht starre ich Sie an. Ich löse nur ein Problem, wie es mir durch den Kopf geht. Haben wir heute nicht genug diskutiert? Mir geht der Gedanke nicht fort, dass man eigentlich mit Verboten nichts ausrichten kann. Verbote, Verbote. Schon bei der Erziehung der Kinder ist Unsinn. Alle Verbote sind barbarisch. Ein Glück, dass Sie nichts mit Staatsgeschäften zu tun haben, Mittler. Ich für meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange dulden, bis ich die entgegengesetzte Tugend gebieten kann, als dass ich den Fehler los würde und nichts Rechtes an seiner Stelle sehe. Je nun. Wenn ich so anhöre, wie sie den Kindern die 10 Gebote vorreden. Das 4. ist noch ein ganz vernünftiges Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, meinethalben. Aber das 5. Du sollst nicht töten. als wenn ein Mensch immer Lust hätte, den anderen totzuschlagen. Gut, recht gut. Und nun gar das Sechste. Du sollst nicht Ehe brechen. Wie grob, wie unanständig. Klänge es nicht ganz anders, wenn es hieße, du sollst Ehrfurcht haben vor den ehelichen Verbindungen? Ottilie, wohin? Wohin? Welch ein Glück entspringt aus jener ehelichen Verbindung zwischen Mann und Weib. Welch ein Glück! Mittler, Sie erlassen uns wohl das siebte Gebot. Alle übrigen, wenn ich nur das rette, worauf die anderen beruhen, die Heiligkeit der Ehe. Gnädiger Herr, schnell, schnell! Was ist? Das Fräulein, ihr Herz, sie ist zusammengebrochen. Es geht zu Ende. Einen Arzt, um Himmels Willen, einen Arzt! Ich reite nun fort. Lass dir's sagen. So bald seht ihr mich nicht wieder. Wie der Regen rinnt, wie er alles einhüllt, das Schloss, den Park. Denk an ihre letzten Worte. Du musst leben. Das Leben geht weiter. Du, mein kluger Freund, wirst dich von uns allen ans Ufer retten. Uns schwemmt der Strom fort. Wir brachten den zweiten Teil des Hörspiels »Die Wahlverwandtschaften« nach dem gleichnamigen Roman von Johann Wolfgang Goethe. Funkbearbeitung Hans-Jürgen Gerz. Dramaturg Ludwig Achtel, Musik Karl-Ernst Ortwein. Die Personen und ihre Darsteller waren Eduard Alfred Struve, Charlotte Marilou Pohlmann, Major Günther Grabert, Ottilie, Ursula Werner, Mittler, Wolfgang Sörgel, Erzähler, Walter Niklaus.